Verschiedene Flüchtlingsinitiativen, darunter die Flüchtlingsräte von Berlin und Brandenburg, wollen dagegen protestieren, dass die Bundespolizei rund 100 Vietnamesen nach Vietnam abschiebt. Antje Simnack vom Flüchtlingsrat Brandenburg. Wir protestieren also schon einmal aus der rein menschenrechtlichen Perspektive, also weil wir der Meinung sind und diese auch halt vertreten, auch politisch vertreten, dass jeder Mensch dort leben kann, wo er leben will. Jeder sollte dort die Möglichkeit haben, sozial, also wie finanziell, wie rechtlich Fuß zu fassen, um dort seine Zukunft aufzubauen. Und die Bundespolizei hält ihre Erklärung recht knapp. Sie koordiniert die Maßnahmen für die Bundesländer. 13 Bundesländer haben darum gebeten, etwa 80 Personen abzuschieben. Sie bestätigt auch, dass dazu noch 20 Vietnamesen aus Polen kommen. Der Berliner Beauftragte für Integration und Migration, Günther Piening. Dass es jetzt auch Menschen aus Polen sind, zeigt natürlich auch, dass wir durch die EU-Erweiterung für die Asylbewerber eine neue Situation haben, dass sie letztlich eben halt dann auch im polnischen Hoheitsgebiet aufgegriffen werden, beziehungsweise dann, wenn sie in Berlin aufgegriffen werden und erkennbar ist, dass sie durch Polen eingereist sind. So, das sehen ja die Gesetze vor, sie dann auch zurückgebracht werden nach Polen. Bundespolizei und die Europäische Grenzschutzagentur Frontex haben für diesen Tag eine Sondermaschine der Air Berlin von Schönefeld geschartert, die heute gegen 17 Uhr nach Hanoi abfliegen soll. Auch die Fluggesellschaft wollte nicht vor dem Mikrofon Stellung nehmen. Sie sei überzeugt, dass auf dem Flug nichts passiert und die Menschenrechte gewahrt werden, sagte eine Sprecherin. Die Flüchtlingsräte werfen Air Berlin im 30. Jahr ihres Bestehens vor, mit der Deportation Class ein neues Geschäftsfeld zu eröffnen. Ja, das ist einfach offensichtlich, dass damit Air Berlin auch verdienen wird. Und die Frage ist, dass sie halt so einige Verluste eingefahren haben. Und insofern kann man da doch ein bisschen assoziieren und es ein wenig verbinden. Deutschland ist jährlich Ziel tausender vietnamesischer Asylsuchender. Der Berliner Beauftragte für Integration und Migration hat die Zahlen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge analysiert. Danach schoben sich im April die Vietnamesen auf Platz 2 der Asylbewerber, nach Flüchtlingen aus dem Irak, aber noch vor der Türkei. Die Anerkennungsrate ist allerdings sehr gering. Günter Piening. Da sehen wir, dass im letzten Jahr die Anerkennungsquoten bei Vietnamesen 0,1% im großen Asyl waren. 0,1%. Das ist eigentlich eine sehr, sehr geringe Zahl, kann man sich vorstellen. Auf der anderen Seite sind die Vietnamesen inzwischen die dritt- bzw. zweitgrößte Gruppe an Asylbewerbern. Das heißt, wir haben ja einen gegenläufigen Prozess, sehr geringe Anerkennungsquoten, auf der anderen Seite eine große Gruppe. Rechtsgrundlage für die Massenabschiebung ist ein Rückübernahmeabkommen zwischen der Bundesrepublik und der vietnamesischen Regierung, das seit 1995 besteht. Viele der Flüchtlinge reisen ohne Papiere ein und können nur ausgewiesen werden, wenn ihre Nationalität eindeutig feststeht. Deshalb können mehrmals im Jahr Beamte aus der Sozialistischen Republik Vietnam in deutsche Großstädte kommen, um die mutmaßlich vietnamesischen Ausreisepflichtigen als Staatsangehörige zu identifizieren. Die sogenannten Botschaftsanhörungen finden außerhalb der vietnamesischen Vertretungen statt, meist in Anwesenheit der Bundespolizei in Veranstaltungsräumen von Hotels.